Erwin, aka Störenfried, und seit Jahren im Circuitbending und schräge Mucke machen drin und heute hier mit dabei. Robert, aka Wurmstein, seit Jahren am Musik machen, mehr oder weniger. Erik, als Projektname Banok, und mein Vater ist an allem schuld. Beteiligt vom Sound her in erster Linie vier Klangstationen, vier Klangakteure, die damit beginnen, Field Recordings im Korn zu spielen. Das Ganze über Stunde, zwei Stunden hinweg, um dann überzugehen, diese Sounds auch zu modulieren, mit Effekten zu belegen. Um dann darin zu münden, mit zwei Schlagzeugern noch das Ganze zum Ende zu bringen. Das war eigentlich für mich wie nach Hause kommen, weil ich es nur hier schon zum 10. Mal mitmache. Klanglich war es eine großartige Überraschung, weil in dem Moment, wo ich kam, kein Brei zu hören war, sondern drei für sich agierende Akteure, die einen interessanten, kakophonischen, ich hätte fast Brei gesagt, aber einen interessanten, kakophonischen,